In der TVRK steigert sich die Produktion von Chlorarzneien. Die Fabriken und die Verwaltung für die Produktion von Chlorarzneien des Gesundheitsministeriums erfüllten bis zum 15. März die Produktionspläne für das erste Quartal dieses Jahres mit 140%. Die verschiedenen Fabriken für Chlorarzneien, wie die Fabriken für Chlorarzneien Dongdaewon und Pyeongchon und die Verarbeitungsfabrik für Chloromedizinen Gange, stellen durch die rechtzeitige Beschaffung von Rohstoffen und Materialien und die aktive Bewegung der technischen Erneuerung für die Verbesserung der Qualitäten der Produkte wie der Chloromedizinextrakte die wirkungsvollen Chloromedizinen in großen Mengen her und tragen zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung aktiv bei.